Deutschlandfunk, Medias Res. Und ich habe mit Shamsul Haq nochmal konkret über einige der Vorwürfe im Beitrag gesprochen und ihn zunächst gefragt, wann und wie der Kontakt zur damals inhaftierten Asia Bibi zustande kam. Der Kontakt zu Asia Bibi, ja, ich habe niemals gesagt, können Sie überall lesen. Ich habe niemals gesagt, dass ich Asia Bibi in der Todeszelle besucht habe. Wenn Sie das Interview im Vatikan genau lesen, habe ich gesagt, dass ich Asia Bibi damals besucht habe. Von damals muss man erstmal auch wissen, wann der Fall angefangen hat. Das war 2010. So, und der andere Punkt, wir Journalisten wissen doch, wie leicht ist in Pakistan mit Bakschisch, mit Geld in ein Gefängnis Leute zu besuchen. Natürlich, offiziell ist das für Journalisten, für Politiker nicht möglich, die Leute in Gefängnis zu besuchen. Das Aber ich verstehe richtig, Sie haben sie im Gefängnis nicht besucht. Nochmal, 2010. Ja, das habe ich verstanden, Herr Haq. Haben Sie sie im Gefängnis besucht? Sie haben das gerade verneint, richtig? Genau, nein, ich verneine das nicht. Ich verneine das nicht. Ich sage Ihnen, weil wenn ich das Ihnen sage, damit ist viele Leute gefährdet. Das heißt, Sie können nicht genau sagen, hier in der Öffentlichkeit können Sie nicht sagen, ob Sie sie ich im Gefängnis besucht haben. Sie haben richtig verstanden. Ich möchte es nicht in die Öffentlichkeit sagen. Okay. Und ich bleibe dabei, dass ich damals, 2010, den Kontakt zum Asia Bibi, zum ihrer Familie, den Umfeld habe. Dabei bleibe ich. Ein zweiter Aspekt aus dem Beitrag. Die Leipziger Al-Rahman-Moschee steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wie kommen Sie allerdings zur Aussage, dass das eine Ausbildungsstätte für Imame sei? Ich bleibe bei meiner Aussage. Da sind Verfassungsschutz, Politiker, alle sind böse auf mich, weil ich etwas aufgedeckt habe, was denen nicht gelungen ist. Die Al-Rahman-Moschee beobachte ich seit 2016. Wenn man ein bisschen richtig recherchiert, war ich schon undercover als Flüchtling, wo ich ein Flüchtlingsheim besucht habe, für die Märkische Allgemeine Zeitung 2006 in Dresden und Leipzig schon unterwegs. Das braucht man nur so googeln. Und 2016 beobachte ich die Al-Rahman-Moschee und der Abul Bara, den ich in ZDF-Beitrag gezeigt habe mit den Kollegen, hat ihre Imam-Ausbildung in der Al-Rahman-Moschee bei diesem Imam gemacht. Und ich bleibe dabei, dass die Al-Rahman-Moschee das Horsepost für Salafisten sind. Da werden seit 2015 schon bis heute immer wieder Imame ausgebildet. Was heißt Imame ausbilden? Das heißt, dort wird Islamunterricht stattfinden. Da wird Islamunterricht stattfinden. Aber einer hat wieder hier, der Herr Volker Siefert, nicht recherchiert. Ich habe das gesagt, dass es diese Ausbildung Platz ist, aber das ist gar nicht in der Moschee. Es gibt einen Hinterhof. Hinter der Moschee gibt es ein anderes Gebäude, wo dieser Islamunterricht, dieser Koranunterricht stattfindet. Und davon, Entschuldigung, hat das Landesamt für Verfassungsschutz noch nichts mitbekommen? Natürlich haben sie das nicht mitbekommen. Oder sie haben es mitbekommen, und sie wollen es nicht zugeben. Und ich habe auch in vielen Zeitungsinterviews gesagt, dass Verfassungsschutz ihre V-Männer, die in den Moscheen in Deutschland, Österreich und Schweiz sind, als Doppelagent spielen. Und das ist ja das journalistische Undercover-Arbeit, ich kann zeigen, dass ich auch Kontakt mit Verfassungsschutz habe und die dass mir das bestätigt haben. Eine Frage noch zur Finanzierung Ihrer Recherchen, die auch im Beitrag angesprochen wurde. 100 Moscheen haben Sie besucht, in denen Sie recherchiert haben und haben dort jeweils nach eigenen Angaben 100 bis 300 Euro gespendet. Und dazu kommt dann auch noch die Recherchereise, die Sie unternommen haben, unter anderem in Österreich und in der Schweiz. Das sind enorme Kosten. Wie genau konnten Sie Ihre Recherchen finanzieren? Ich kann Ihnen alles mit Quittung, mit Geld, alles belegen. Und wenn man von 2015 bis der Abgabe der Buch recherchiert, ist es kein Problem, 150 Moscheen zu besuchen. Und da hat sich ZDF und auch andere deutsche Zeitungen und österreichische Zeitungen, die diese Recherche mitfinanziert haben, das alles Geld vorlegt. Und noch ein Punkt. Zeigen Sie mir in dem Buch, wo ich geschrieben habe, dass ich in jede Moschee 100 Euro abgegeben habe. Das stimmte nicht. Das stimmt nicht. Und ich bleibe bei meinen Aussagen. Ich habe in diesen 2 Jahren 150 Moscheen in Deutschland besucht. Und ich habe eine Liste. Nur der Politik, der Verfassungsschutz, gefällt das alles nicht. Da wird sich möglicherweise dann auch aus Interesse das Landesamt für Verfassungsschutz bei Ihnen nochmal melden, um die Infos von Ihnen zu bekommen. Natürlich, ich habe Ihnen gesagt, nochmal, ja. Ich arbeite mit Verfassungsschutzleuten zusammen, aber ich muss das doch nicht sagen, verstehen Sie? Der Autor Shamsul Haq, mit ihm habe ich über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gesprochen.